blaue Himmel, weg von Pommern, weiße Strände, leuchtend gelbe Felder. Mensch war früh dort, früher als allein, später als die vielen malerischen Seen, Weg aus Stein, führ mich heim, denn nur dort will ich sein. Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat, führ mich heim, Weg aus Stein. Die Erinnerung nährt die Sehnsucht, freundlich Menschen, Gäste gern empfangen. Alter Kirchturm grüßt am Horizont, wer zu später Stunde sich im Lichte sonnt. Weg aus Stein, führ mich heim, denn nur dort will ich sein. Mecklenburg-Vorpommern, Stein. Ich höre am Morgen schon die altvertraute Stimme, das Radio erinnert mich an längst vergangene Zeit. Und Kopfsteinpflaster gibt mir das Gefühl, ich hätte schon heimwärts fahren. Gestern schon, Weg aus Stein, führ mich ein. Dort will ich sein, Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat, führ mich heim, Weg aus Stein, Weg aus Stein, führ mich heim, denn nur dort will ich sein, Mecklenburg-Vorpommern. Weg aus Stein, Weg aus Stein, Weg aus Stein.